Radio an. Hör die letzten Neuigkeiten über Krieg und Größenwahn. Und ich stell's gleich wieder aus, denn alles ist wie jeden Tag. Tausend Fragen, keine Antwort auf das, was ich mich frag. Gehört. Und wir sitzen vor dem Fernseher, angewidert und verstört. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind oder eine Spezies aus. Euer Spiel bringt alle Spieler um und wir müssen raus. Wir waren niemals wirklich drin und wir sind raus. Hey, hey! Ja, wir sind raus. Ja, wir waren niemals wirklich drin und wir sind raus. Hey, hey! Werden jünger, nur die Reichen werden alt. Mit Rezepten von vor 30 Jahren stehen die Kranken nicht mehr auf. Und wir feiern vor verschlossenen Türen und keiner macht uns auf. Wir waren niemals wirklich drin und wir sind raus. Hey, hey! Ja, wir sind raus. Ja, wir waren niemals wirklich drin und wir sind raus. Hey, hey! Ja, wir sind raus. Wir waren niemals wirklich drin und wir sind raus. Hey, hey! Ja, wir sind raus. Ja, wir waren niemals wirklich drin und wir sind raus. Hey, hey! Ja, wir